Erster, mein Leben gefällt mir nicht. Darum will ich klagen. Ich will über meinen Schmerz sprechen. Zweiter, ich spreche zu Gott, bestrafe mich nicht. Sag mir, warum du gegen mich bist. Dritter, ist es gut für dich, wenn du mich schlecht behandelst? Du hast mich mit deinen Händen gemacht. Warum zerstörst du mich dann? Aber du hilfst den bösen Menschen. Vierter, hast du Augen wie ein Mensch? Siehst du, wie Menschen sehen? Fünfter, sind deine Tage wie die Tage der Menschen? Sind deine Jahre wie die Jahre eines Menschen? Sechster, du suchst nach meinen Fehlern und nach meinen Sünden. Siebter, du weißt aber, dass ich nicht schuldig bin. Niemand kann mich aus deiner Hand retten. Achter, deine Hände haben mich gemacht. Du hast mich ganz geformt. Willst du mich jetzt zerstören? Neunter, denk daran, du hast mich wie Ton geformt. Willst du mich jetzt wieder zu Staub machen? Zehnter, du hast mich wie Milch gegossen. Du hast mich wie Käse fest werden lassen. Elfter, du hast mich mit Haut und Fleisch bedeckt. Du hast mich mit Knochen und Sehnen verbunden. Zwölfter, du gabst mir Leben und Güte. Du hast mein Leben bewahrt. Dreizehnter, aber du hast etwas in deinem Herzen versteckt. Ich weiß, dass du das geplant hast. Vierzehnter, wenn ich einen Fehler mache, dann beobachtest du mich. Du wirst meine Schuld nicht ohne Strafe lassen. Fünfzehnter, wenn ich schuldig bin, dann ist es schlecht für mich. Wenn ich aber Recht habe, kann ich meinen Kopf nicht heben. Ich bin voll von Schande und Leid. Sechzehnter, wenn ich meinen Kopf hebe, dann jagst du mich wie ein Löwe. Du zeigst immer wieder deine große Macht an mir. Siebzehnter, du bringst immer neue Zeugen gegen mich. Du zeigst immer wieder deinen Zorn gegen mich. Es ist wie eine Armee von Schmerzen, die mich angreift. Achtzehnter, warum hast du mich aus dem Bauch meiner Mutter geholt? Ich hätte sterben sollen, bevor mich jemand sah. Neunzehnter, ich sollte nie geboren werden. Man hätte mich vom Bauch der Mutter direkt ins Grab tragen sollen. Zwanzigster, ich habe nur noch wenige Tage zu leben. Hör auf damit und lass mich in Ruhe. Dann kann ich mich ein wenig freuen. 21. Bald gehe ich weg und komme nicht zurück. Ich gehe in das Land der Dunkelheit. 22. Es ist ein Land so dunkel wie die Mitternacht. Es ist sehr dunkel und ohne Ordnung. Es ist nur Dunkelheit.